Unter den nichtmateriellen nationalen Vermächtnissen, die in der DVRK neu eingetragen wurden, ist auch die Totenfeier für Dangun als eine traditionelle Gedenkveranstaltung. Dangun war Gründer Koreas und der von ihm ins Leben gerufene erste Sklavenhalterstaat Gojoseon, das heißt Altes Korea, war damals eine auswärts weit bekannte starke Macht mit umfangreichem Territorium im Osten. Seit jeher fand die Totenfeier für Dangun am 3. Oktober, also an seinem Geburtstag, und anderem in Grabstätte Dangun und Tempel Dangun statt, die mit seinem Namen verbunden sind. Infolge der boshaften Machenschaften der japanischen Aggressoren und reaktionären Geschichtswissenschaftler sowie wegen der Verderbnis und Unfähigkeit der feudalen Herrscher Koreas war der Urahn der koreanischen Nation Dangun in den Wirrwarr der Geschichte fast verschwunden. Aber die Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il sorgten dafür, Dangun als eine wirkliche Person nachzuweisen und dann die Grabstätte Dangun zu einem majestätischen königlichen Grab zu rekonstruieren, als seine sterblichen Überreste ausgegraben wurden. Vor der Grabstätte Dangun im Kreis Gangdong von Pyongyang verläuft jedes Jahr die Totenfeier aus dem Wunsch der Nation danach, so schnell wie möglich die Wiedervereinigung Koreas zu verwirklichen.